Telekom, Oldschool, Kabine, Frauenlobstraße, Ecke, Bobstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Telekom-Aufkleber mit der Aufschrift Überkleben, Beschädigen, Entfernen wird strafrechtlich verfolgt. Vermietung der Werbefläche durch DT Bezirksdirektion Mainz. Ansonsten, außer einigen Zigarettenkippen und einer ehemaligen Erdbeerverpackung, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.